niemand zu Hause. Meine Sehnsucht verstand, ging ich weit weg und sagte kein Wort. Ich suchte den Weg, den mir keiner gezeigt. Denn ich trieb es wie den Vogel im Wind. Die Gefahr zog mich an, keine Macht hielt mich auf. Ich wollte es wissen, was dir keiner erzählt. Ich war frei, ohne Vorschrift und Zwang. Und das Fernweh nahm mich an die Hand. Ich war frei wie die Asche im Wind. Ich jagte meinem Glück nach und fand doch nur mich. Der Weg, den ich ging, war von Dornen gekrönt. Man betrog mich um die Liebe für Geld. Und man gab mir die Zweifel der Welt. Sehnsucht